Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il veröffentlichte die Gesellschaft für die Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und der DVRK auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche Klassewerk von Genossen Kim Jong-un, den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Generalsekretär unserer Partei hoch verehren und das koreanische revolutionäre Werk hervorragend vollenden.